wacht vom Schlafe auf. Damit sind nicht die Bischöfe gemeint, die sich ja auch Hirten nennen. Die Hirten auf den Weiden Bethlehems, das sind heute im Stahlwerk die Hilfsarbeiter, im Kohlestollen die Bergarbeiter. Ach, es sind alle, die nicht viel zu sagen haben, die man als den letzten Dreck behandelt. Das sind die Hirten. Und da ist ein neuer König geboren, von dem heißt es, er werde sich ganz besonders um die Armen kümmern und er werde der beste Freund aller Armen. Für die Hirten war Jesus wirklich ein Engel vom Himmel. Wenn heute doch ein solcher Engel vom Himmel käme, zu allen Armen und Hungrigen und Unterdrückten. Aber wenn einer käme, was dem wohl passieren würde, diesem Engel, den würde man abschießen, noch ehe er hätte landen können bei uns. Die Zeiten sind nicht besser geworden. Menschen, steht vom Schlafe auf. Lasst eure Engel nicht abschießen.